1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich, ganz pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute freie Themennacht, wie immer dienstags. Und das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet uns domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht heißt Patrick. Patrick ist 27, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, grüß dich. Ja, hallo Patrick. Um was geht's? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das sagen ja viele, die bei dir anrufen. Es geht so ein bisschen um die Thematik Traumdeutung, in Anführungsstrichen vielleicht Übernatürlichkeit. Ich bin gespannt. Und zwar geht es um Folgendes, ich muss ein bisschen ausholen. Ich versuche es aber kurz zu halten, es geht um Folgendes. Und zwar, ich bin mit Mutter alleine groß geworden. Ich war 6 Monate alt, als mein Vater verstarb an Blutkrebs. Und sie waren nicht verheiratet, das wollten sie machen, leider verstarb dann mein Vater. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, ich kann keine Bilder von meinem Vater aufhängen. Und ich diese Thematik beschäftigt mich zum Beispiel auch heute noch, wenn ich am Friedhof stehe und mich mit der Trauer im Allgemeinen beschäftige. Und zwar geht es um Folgendes. Du kannst keine Bilder von deinem Vater aufhängen? Nein, das geht. Weil du so traurig bist? Immer noch? Nein, traurig würde ich gar nicht mal sagen. Diese Bilder, oder beziehungsweise es gibt ein bestimmtes Bild, das löst bei mir einen Traum aus. Und jetzt kommen wir in die Sache Übernatürlichkeit oder Unerklärbarkeit. Dieser Traum ist immer ein und derselbe. Im Grunde, als wenn man eine Videokassette einlegt und Play drückt, es ist immer derselbe Ablauf im Großen und Ganzen. Der Ablauf ist folgender. In diesem Traum sage ich meiner Mutter im Schlafanzug, als einer Knirps, ich kann nicht genau sagen, wie alt ich in diesem Traum bin, ich vermute mal Kindergartenalter, sage ich meiner Mutter gute Nacht, gehe in mein dunkles Kinderzimmer und in diesem dunklen Kinderzimmer hängt dann ein Bild von meinem Vater und beim Betreten dieses Kinderzimmers fangen die Augen meines Vaters an zu leuchten und das ist immer der Moment, wo ich wach werde. Und diese Thematik beschäftigt mich, oder diesen Traum träume ich immer, wenn ich mich mit dieser Thematik beschäftige. Das heißt, wie viel Mal hast du diesen Traum in deinem Leben schon geträumt? Ich kann es nicht mehr zählen. Ich kann es wirklich nicht mehr zählen. Ich muss sagen, im Kindesalter war es häufiger. Als ich dann meine Ausbildung begonnen habe, wurde es weniger und jetzt, wo ich im geregelten Berufsleben, sage ich mal, bin, fängt das wieder an, sich zu häufen. Die Augen des Vaters leuchten. Ja. Schauen die Augen dich dann an, während sie leuchten? Das kann ich dir nicht genau sagen. Es ist ein warmes Licht, so viel kann ich sagen. Es ist wirklich ein warmes Licht, also es ist kein Albtraum. Genau, das heißt, es ist ein schönes Gefühl, wenn die Augen leuchten. Es ist schon ein schönes Gefühl. Allerdings werde ich dann in diesem Moment immer nach kurzer Zeit wach. Ich liege dann auch erstmal ein paar Minuten erstmal wach. Wenn du dann wach geworden bist, hast du Angst? Angst insofern, als dass ich mir das nicht erklären kann, warum es jetzt schon wieder passiert ist oder was dahinter steckt. Das macht mir Angst. So, der Traum selber ist nicht furchteinflößend, das kann ich nicht sagen. Kannst du im Traum auch das Gesicht des Vaters, also etwas näher sehen oder sind nur die Augen sehr präsent? Also man kann die Umrisse grob erkennen, allerdings geht das ein bisschen unter im Hintergrund, weil die Augen halt sehr dominant leuchten. Welche Farbe haben sie? Es ist ein helles weißes Licht, wenn man so will. Also von beiden Augen ausgehend. Nun sagst du, es hat irgendetwas Übernatürliches auch. Was ist übernatürlich? Das Übernatürliche ist insofern, als dass ich mir sage, es ist doch nicht normal, immer ein und denselben Traum zu träumen. Da muss doch was dahinter stecken. Muss ja nicht unbedingt was Übernatürliches sein. Es kann ja irgendwie damit zusammenhängen, das kann ich natürlich nicht beurteilen, das muss ein Fachmann beurteilen, dass es irgendwas mit dem vielleicht nicht verarbeiteten Verlust des Vaters zu tun hat. Ich weiß es nicht, irgendwas in der Richtung. Also was den Verlust angeht, kann ich dir ganz ehrlich sagen, ich mit meinen 27 Jahren kann ganz ehrlich sagen, es war für mich so einfacher. Wäre ich jetzt bei vollem Verstand gewesen und hätte den Tod meines Vaters miterlebt, wäre es wahrscheinlich gravierender gewesen. Das ist so meine Einschätzung. Aber irgendetwas muss es ja im Unterbewusstsein, irgendwas muss da haken oder irgendwas muss da sein, dass es sich immer wieder in diese Richtung bringt. Das ist natürlich schwierig, da jetzt eine Traumdeutung zu sagen, das kann ich nicht, das weiß ich nicht. Ich vermute nur, das sage ich jetzt mal so, dass das nichts Übernatürliches ist, sondern dass es mit dir und deiner Person und deiner Psyche was zu tun hat. Ja. Nicht mit einem Signal aus dem Jenseits von deinem Vater oder so, das glaube ich nicht. Also ich habe auch schon mal mit meiner Mutter darüber natürlich gesprochen. Ich glaube, im Kindergartenalter kam ich auch das erste Mal auf meine Mutter zu, das wird sie auch nicht so schnell vergessen. Sie konnte sich das halt auch nicht so wirklich erklären. Es war dann so eine grobe Umschreibung so, ja, er wirft immer ein Auge auf dich und begleitet dich auf deinem Weg, aber das ist halt eine Mutmaßung von einem Nichtfachmann oder einer Nichtfachfrau. Aber dass irgendetwas nicht stimmt, zeigt ja, dass du dich auch so nicht da gerne mit auseinandersetzt oder dich nicht auseinandersetzen kannst, dass du kein Bild aufhängen kannst zum Beispiel von deinem Vater. Das zeigt ja schon, dass das nicht wirklich abgeklärt ist. Ja gut, also ich sag mal, was die Thematik Trauer angeht, habe ich mir so eine Schublade geistig gebaut. Und in dieser Schublade greife ich dann nur, also das sind Erinnerungen drin und Bilder, die ich so im Kopf habe von aus Fotoalben, weil ich ihn ja persönlich nicht kannte. Und da greife ich dann immer nur dann rein, wenn ich es persönlich bestimmen kann. Ich habe so ein bisschen, ich kann das regeln. Ich weiß aber auch nicht, warum ich das mache. Aber ist das für dich lästig, dass du diesen Traum ab und zu hast? Schon, definitiv, weil ich mir sage, bist du verrückt, wieso? Das fühlt sich an, als wenn man eine Videokassette einlegt, was soll das, warum ist das so? Also interessant wäre ja mal, wenn du zu einem Psychoanalytiker oder einem Psychotherapeuten gehen würdest, der sich mit solchen Dingen auskennt und dich mit dem mal ein bisschen unterhalten würdest darüber, wohin der dich führen würde. Fände ich interessant. Da habe ich persönlich vielleicht auch so mit meinen 27 Jahren vielleicht ein bisschen, ja, Angst, will ich nicht sagen, aber ich habe ich habe Angst, abgestempelt zu werden, du bist verrückt oder so. Ich meine, natürlich ist das ein falsches Denken, natürlich, aber ich habe halt damit noch nie was zu tun gehabt. Also aus der Zeit sind wir ja lange raus, dass Menschen abgestempelt werden, verrückt zu sein, wenn sie zu einem solchen Fachmenschen gehen. Nein, nein. Ja. Also wenn dich das so interessiert und wenn es dich wirklich in der Tat, es deutet ja wirklich auf irgendetwas hin. Es deutet auf irgendetwas hin, was dir nicht bewusst ist und was unverarbeitet ist, was irgendwie verknotet in deiner Psyche, tief im Unterbewusstsein liegt. Und das herauszubekommen wäre ja schon interessant. Vielleicht würde es dich auch ein bisschen befreien. Warst du denn geneigt, so in der letzten Zeit, dieses als etwas Übernatürliches wirklich zu sehen? Ja, weil ich jetzt halt im Erwachsenenalter, also definitiv sehe ich das mittlerweile als übernatürlich, in Anführungsstrichen, dicke Anführungsstriche, sagen wir mal, übernatürlich, weil das jetzt im Erwachsenenalter wieder sich so häuft. Ich meine, ich gehe an seinem Geburtstag an sein Grab, bringe Blümchen hin, dann kram ich in meiner Trauerschublade, die ich eben erwähnt habe, und auch an seinem Todestag, und dann kommt das halt kurze Zeit wieder hoch. Ich mache dann zwar meine gedankliche Trauerschublade zu, aber mich ereilt dann halt dieser Traum wieder, entweder am selben Tag oder 2-3 Tage maximal danach habe ich diesen Traum dann in der darauffolgenden Nacht oder Nächten dann wieder. Und das ist halt das, wo ich mir sage, das muss, also übernatürlich in dicken Anführungsstrichen, aber das kann ich mir nicht erklären, warum ist das so? Ja, manche Dinge, die man nicht gleich versteht, neigt man dazu, dann ins Übernatürliche hinein zu interpretieren, aber was meinst du, wie vieles im Menschen begründet ist, was wir Menschen wahrnehmen, denken und fühlen? Ja, das stimmt. Also ich würde das an der Stelle mal ausprobieren. Du hast ja nichts zu verlieren. Du musst ja nicht eine riesengroße Analyse da machen, aber vielleicht mal einen Besuch oder ein paar Besuche. Vielleicht ist auch für dich interessant noch die Meinung meiner Psychologin, die das mitgehört hat. Das wäre super, weil ich halt auch nicht weiß, wie man da rankommt. Ja, genau. Dann kannst du mit der Psychologin auch über die Wege sprechen. Vielleicht hat sie aber auch nur eine Deutungsidee. Das wäre super. Und wenn ich da mehr Informationen drüber habe, sehe ich mich auch geneigt, eventuell dir davon zu berichten. Sehr gerne. Sehr gerne, Patrick. Super. Das geht so, du legst bitte auf und wirst zurückgerufen von meiner Psychologin, der Sabine. Jawohl, an dieser Stelle kommt erstmal die Standardfrage. Domian, ich möchte ein Autogramm. Sehr gerne. Und die Antwort ist, gib die Adresse bitte meiner Psychologin und dann bekommst du das. Super, dann auf jeden Fall einen Daumen hoch für deine Sendung. Mach weiter so und ich danke dir für die Zeit. Vielen lieben Dank. Alles Gute, Patrick. Wir melden uns gleich bei dir. Jawohl. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, Hinweis auf morgen. Morgen haben wir Themennacht und morgen heißt unser Thema eine verhängnisvolle Nacht. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die einmal in einer Nacht etwas Dramatisches erlebt haben. Also ein Unglück, eine Gewalttat, ein Unfall, vielleicht den Todesfall eines geliebten Menschen, was auch immer. Gibt es eine solche Nacht in eurem Leben? Eine Nacht, die ihr nie eigentlich nie wieder vergessen werdet in eurem Leben, weil sie so gravierend ist. Eine verhängnisvolle Nacht. Wenn ihr mir von einer solchen Nacht erzählen wollt, in eurem Leben, aus eurem Leben, dann meldet euch schon mal per Mail unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Die Leitungen sind wie immer geschaltet ab 0 Uhr oder gerne auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Eine verhängnisvolle Nacht, das ist das Thema morgen. Heute wie immer eine freie Themennacht und herzlich willkommen, sage ich, zu Robert. Und der Robert ist 63. Hallo Robert. Ja, ja. Hallo Robert, grüß dich. Hallo Robert. Robert. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich leide und nicht Sexualität zu haben, weil ich mich an der Prostata operieren lassen habe, ja. Ich habe du leidest keine du leidest ja, daran, keine Sexualität zu haben. Ja, weil ich an der Prostata operiert bin, ist sehr gesund, einfach hätte ich da. Ja. Weil ich das nicht krabieren wollte, jämmerlich, und da ich mich operieren lassen, ist alles okay, gesund, sehr gesund alles. Hm. Und ich habe eben seelisch leidig, weil meine Madame mir den Sex nicht wieder lernt, ja. Ich bitte dich mal ein bisschen deutlicher zu sprechen. Ich müsste den Sex wieder lernen, ist auf Deutsch gesagt. Ich kann das nicht mehr. Ja. Ich kann mich nicht selbst befriedigen, bringt mir nichts. Also die Prostata ist entnommen worden. Genau. Das heißt, dadurch gibt es keine Erektion mehr. Genau, so ist das noch. Aber die sexuelle Lust hast du schon noch. Habe ich schon noch und ich leide darunter, das nicht zu haben. Das ist das Problem, mein Problem. Ich weiß nicht jetzt, ob du mir helfen kannst, irgendwie eine Stütze, irgendeinen Rat geben könntest. Mhm. Wann wurde die Prostata entfernt? Circa so ein halbes Jahr her. Ah ja, ah ja. Ich gehe mal davon aus, dass du über diese Problematik auch mit deinem Urologen oder mit dem Chirurgen gesprochen hast. Ja, so ist das. Ich habe eine Pumpe gekriegt, da kann ich mich stimulieren, kann das Glied hocharbeiten, Vakuum, ja. Und das funktioniert auch, ich komme damit klar, sehr gut sogar. Und habe aber das Problem, dass die Partnerin nicht mitspielt, wenn das Ding hoch ist. Ach so, das heißt, du hast so eine Pumpe implantiert bekommen. Genau so ist das. Wo pumpt man da? Wo ist der Pump? Da steckt man, das ist Vakuum, steckt man das Glied rein und stellt den Motor an, das ist eine Vakuumpumpe und da zieht Vakuum und es geht das Glied hoch. Auf die gewünschte Größe, ja. Ja, und dann nimmt man die. Das hält dann eine Zeit lang, eine halbe Stunde, 30 Minuten hält das ungefähr so. Ach, so lange hält das. Und das sollte man nicht länger machen, weil das dann schmerzt, ja. Also das ist keine implantierte Pumpe im Penis, sondern so eine Vakuumpumpe, wie du es gerade beschrieben hast. Genau so ist das, ne? Mit Elektro, mit Batterie und so weiter. So. Es gibt aber auch mechanische, gibt es auch, die ist besser hier. So, wenn du das so auf diese Weise, wenn du so zu einer Erektion gekommen bist, kannst du dich denn dann selbst befriedigen? Das haut nicht so hin. Da habe ich mehr Schmerzen wie bei einer Erektion vor der OP. Mehr Schmerzen? Ja, das ist innenwinkel, ist kaum auszuhalten. Kaum auszuhalten. Ja. Wenn ich jetzt den Glied in die Vagina einführen könnte, ja, das wäre mir glücklicher. Ja gut, aber wenn du dich nicht mal selbst befriedigen kannst, wie soll es denn dann beim Geschlechtsverkehr gehen? Ich frage mich, ich möchte die Partnerin, die sollte das mal mitmachen. Ich habe das beschrieben, ich kriege, die kommen mit dem Ding einwandfrei klar. Ich sollte das erstmal alleine durchführen, ja. Und dann mit der Partnerin zusammen, aber sie erklärt dir nicht bereit, nichts zu machen. Ja, aber nochmal gefragt. Du kannst dich danach nicht selbst befriedigen, weil es so weh tut. Wäre ich jetzt, während der mich selbst befriedigt vorher, das, wenn der Akt kommt, wenn das der Punkt da ist, so weit ist, habe ich Probleme. Das sind da richtige Gefühle, tolle Gefühle, wie beim Akt. Übermäßige Gefühle sind das. Die sind dann kaum auszuhalten. So ist das. Sind keine Schmerzen. Also ich fasse mal zusammen, weil ich wirklich nicht gut verstehe. Also wenn du dich selbst befriedigst, dann tut dir das, wenn du zum Orgasmus, kurz vor dem Orgasmus bist, tut dir das sehr weh. Tut es dir sehr weh. Es sind angenehme Gefühle, schlimmer wie bei einem Orgasmus. Also angenehme Gefühle? Weh ist es nicht. Schmerz ist nicht der richtige Ausdruck. Es ist ein bisschen schlimmer wie bei einem Orgasmus. Also Moment. Was heißt schlimmer? Schlimmer tut's weh oder ist es schöner wie ein Orgasmus? Nicht. Es ist ein reizendes Gefühl. Sehr reizendes Gefühl ist das. Also ein gutes Gefühl? Ja, ja. Gutes Gefühl. Also gelingt ja die Selbstbefriedigung? Gewinnt mir das ja, aber die Partnerin macht nicht mit. Ja, Moment, wir sind ja noch bei der Selbstbefriedigung. Also die Selbstbefriedigung funktioniert, wenn du es alleine machst. Funktioniert, ja. Könnte funktionieren, wird auch funktionieren. Das heißt, könnte funktionieren. Du hast es ja schon gemacht. Ja, ich höre ja immer auf, wenn es zu weit ist, wenn der Punkt kommt. Warum hörst du denn auf? Ja, weil ich müsste mal weiter machen. Das bitte? Ist das Problem. Weil was? Ich müsste mal weiter durchziehen, das ist das ja, Problem. Ja, warum hast du es noch nicht gemacht? Ja, weil wer mir... Weiß ich jetzt selber nicht dort erklären. Kann ich selbst keine Erklärung dazu. Ja, aber das ist doch das A und O, dass man sich selbst erstmal ausprobiert. Funktioniert es so, wie wenn ich es alleine mache? So, und wenn du weißt, dass es funktioniert, wenn du es mit dir alleine gemacht hast, ja, na? Ist es ja auch für dich viel entspannter, dann mit deiner Frau umzugehen. Na klar. So, aber die Frau will gar nicht. Sie will nicht, sie hat kein Interesse, entweder schämt sie sich oder was weiß ich. Vorher ging es alles, vor der OP war so alles okay. Vor der OP war das Sexualleben erfüllt. Völlig normal. Erfüllt. Ja. Vollkommen erfüllt. Und wo ich war immer der Triebfeller. Sie war nicht der Triebfeller. Ich war immer der Triebfeller. Vielleicht hat sie ja vorher auch keine große Lust gehabt. Möglicherweise. Kein Und sie Fall. Nimmt das jetzt zum Anlass zu sagen, jetzt habe ich überhaupt keine Lust mehr. Das könnte durchaus sein. Denn wenn sie wirklich Lust hätte, dann würde sie ja sich darauf einlassen oder sie würde dir erklären, warum sie das nicht kann. Genau. Dein Geschlechtsteil sieht nicht anders aus als vorher. Genau so ist es. Es ist alles wie vorher. Der Wurm ist zurückgegangen. Also das ist kaum zu erkennen, der kleine Wurm. Also es ist etwas zurückgegangen, ja. Man muss sehr, sehr arbeiten, dass es hochkommt, ja. Okay, aber das machst du ja mit der Pumpe. Ja, genau. Ja. Wenn ich jetzt Urin lassen muss, also wenn ich jetzt unbedingt irgendwo bin, ich muss Urin lassen. Ich habe ja sogar Windeln getragen vorher, dass es nicht in die Hose geht, ja. Das ist ja klinisch bedingt. Das finde ich das, den Wurmkampf, weißt du? Aus der Hose rauszukriegen, das ist das Problem. Also, wenn jetzt kalte Finger auf kalte Jahreszeit ist, da ist das eine Akte, geht in die Hose derzeit. Und das war vorher alles anders? Das war vorher alles anders, ja. Aber wenn du jetzt zur Erektion kommst, mit der Pumpe, ist der Penis dann so groß wie früher auch? Nicht ganz so, aber fast. Aber fast. Fast. Mhm. Ja. So, das Problem ist, die Frau möchte das nicht, sie will nicht. Möchte es nicht, nee. Sie kann es dir nicht oder sie begründet es dir nicht. Ja, sie sagt, ich nerve sie damit, sagt sie. Ich nerve sie damit nerven, sagt sie. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind nicht verheiratet, wir leben nur so zusammen. Ah ja, wie lange schon? 30 Jahre. 30 Jahre? Allerdings ist das heikle Problem, sie ist 15 Jahre jünger wie ich. Das macht ja nichts, aber trotzdem. Nee, das macht nichts. So geliebt, ja. Also Robert, ich weiß es nicht, aber es hört sich fast so an, als hätte die Frau wirklich keine Lust mehr. Das ist auch so mein Gedanke. Ob sie in Wechseljahren sein könnte, ist mein Gedanke. Ja, woran es auch immer liegen mag. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie keine Lust mehr auf Sexualität mit dir hat. Das kann ja sein. Gibt es das wirklich? Kann sein, ja. Da dürfte sie überhaupt keine Lust mehr haben auf Sex. Auf meinen, ich kann keine Lust mehr haben. Nicht auf mich. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht aber nur auf dich nicht mehr. Und bringt das was? Sexualberatung? Bringt das was? Nee. Naja, also wenn ihr beide dazu bereit wärt, mal zu einer Beratungsstelle zu gehen, ist das ein guter Schritt, gar keine Frage. Wenn sie das mitmacht, meinst du, sie macht es mit? Würde ich mal sie mit mir unterhalten, würde ich sie mal nehmen, würde ich unterhalten, habe ich zufallen, sondern so habe ich vor mit ihr. Würde ich mal machen. Würdest du sie ihr vorschlagen? Das ist ein guter Schritt von mir, würdest du das empfehlen, ja? Ich kann nicht wirklich so schwer verstehen. Würdest du das empfehlen, mein Schritt, ja? Absolut, absolut, ja. Meinst du denn, sie macht es mit? Ja, ich würde es mir anhören, auf alle Fälle, ich weiß nicht. Naja, du kannst sie ja nicht zwingen, dahin zu gehen. Nee, gut, wenn sie nee sagt, muss ich zufrieden sein. Ja. Ja, also ich würde es empfehlen, auf jeden Fall, man kann nichts falsch machen und vielleicht kommt ihr einen kleinen Schritt weiter, in welche Richtung auch immer. Möchtest du vielleicht von unserer Seite noch eine Adresse an die Hand bekommen, wo man da hingehen kann in deiner Umgebung? Das wäre nicht schlecht, ja. Sehr gut, dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an, Robert, und alles Weitere dann im Hintergrund. Alles klar, danke. Sehr gerne, auf Wiederhören, tschüss. Deine Sendung habe ich immer gerne gehört, Dorian. Dankeschön. Mach weiter so, ja. Sehr gerne, tschüss, tschüss Robert. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch, wenn ihr gerne anrufen wollt und euch mit mir unterhalten möchtet, egal über was, oder mailt uns domian@wdr.de. So, wir machen weiter mit Ben und Ben ist 30. Hallo Ben. Schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Ben. Um was geht's? Es geht um meine Beziehung, Domian. Ich bin 9 Monate lang jetzt inzwischen in einer Fernbeziehung. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Wie viele Kilometer auseinander? 1650. Ach du liebe Himmel. Nach Barcelona. Ja, richtig. Boah, das ist natürlich weit. Das ist ordentlich, ja. Ging's nicht noch ein bisschen weiter? Du weißt, wo die Liebe hinfällt. Mann. Anfangs war auch alles in Ordnung. Inzwischen habe ich extreme Vertrauensprobleme. Wie oft habt ihr euch gesehen in den 9 Monaten? Wir sehen uns etwa alle 3 Wochen. Oh, das war ein teurer Spaß. oder? Schon relativ häufig. Wir arbeiten halt beide bei einer Fluggesellschaft, so ist es halt relativ. Ach ja, dann ist es natürlich sehr praktisch. Als Steward, Steward? Nein, beide ja. Am Boden. Beide so, am Boden. Aber dann hat man doch Vergünstigungen und kann noch billiger fliegen. Korrekt, so sieht ja. Aus, genau. Es ist so, er war bei mir in Deutschland im August und wir haben, als wir zu Bett gegangen sind, habe ich auf seinem Handy eine homosexuelle Chatseite gesehen. Mhm. Was eigentlich für uns beide tabu war von Anfang an, weil wir halt gesagt haben, wir möchten die, lass bitte jetzt nicht die atypische homosexuelle Beziehung haben, wo wir einander treu sind und uns vertrauen. Mhm. Das war so der erste Punkt, wo ich ein bisschen ins Stutzen geraten bin. Vor 4 Wochen, Domian, war er wieder in Berlin und ich bin nachts um 4 aufgestanden, habe sein Handy gesehen, habe überlegt, ob ich ans Handy gehen soll, ob ich mal reinschauen sollte. Eigentlich ist es nicht meine Sache. Ich habe irgendwas in mir hat gesagt, du sollst das tun. Ich habe es getan, Domian. Und ich habe eine Nachricht von ihm an seinen Ex-Freund gefunden, die unterschrieben war mit "Ich liebe dich, aber ich kann nicht." Ich liebe dich, aber ich kann nicht. Ich liebe dich, aber ich kann nicht. Auf Spanisch. Jetzt hast du geschnüffelt. Ich habe geschnüffelt, ja. Du hast es ihm aber noch nicht gesagt, dass du geschnüffelt hast. Doch. Doch, definitiv. Und? Sofort, weil ich war gezittert und wie hat er reagiert? Das ansprechen. Er hat sehr überrascht reagiert, sehr verständnisvoll reagiert und hat es sofort abgetan, dass das nicht so gemeint sei. Mhm. Dass das auf einer platonischen Ebene gemeint gewesen wäre, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Sie hatten eine 8-jährige Beziehung, Domian, die zum Schluss sehr, sehr schlecht verlaufen ist. Mhm. Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß allerdings, dass mein Freund einen Selbstmordversuch hinter sich hatte. Mhm. Und da kann ich zu meinem Ex-Freund nicht sagen, ich liebe dich. Das kann ich so nicht nachvollziehen, weißt du? Ja, das ist schwer vorstellbar, ja. Problem ist, wir wollen zusammenziehen im Februar nächsten Jahres hier nach Deutschland und ja. Mich macht das fertig. Ich schlafe nicht mehr richtig. Also es ist jetzt diese Sache passiert mit die Mail an den Ex-Freund und die andere Geschichte mit der Seite. Korrekt. Und wie hat er sich dazu geäußert? Dazu hat er sich geäußert, dass ein Kollege ihm die empfohlen hätte, damit er sehen kann, wo die nächsten Homosexuellen um ihn herum seien. Könnte ja sein. Könnte sein, aber es häuft sich alles irgendwie und ich mache das sehr, sehr stutzig. Ja. Also er will nach Berlin ziehen, nach Deutschland kommen. Korrekt, genau. Und du bist jetzt ein bisschen unsicher, ob das überhaupt alles richtig ist. Ich bin ziemlich unsicher. Abgesehen von diesen beiden Sachen, wie ist denn der Umgang an sich so zwischen euch beiden? Der Umgang ist total herzlich, total liebevoll. Ich glaube ihm auch, dass er mich liebt. Mhm. Aber mich lässt dieses Ex-Freund-Thema, was halt die komplette 9 Monate immer wieder Thema war, weil sein Ex-Freund auch in seiner Familie einen sehr, sehr wichtigen Stand hat, als dass er der Patenonkel von seiner Nichte ist. Ach so. Sprich, auch immer präsent ist. Mhm. Der Ex-Freund macht ja meistens zu schaffen, ne? Ja, der macht mir richtig zu schaffen. Ja, vor allem, weil er versucht, uns auch auseinanderzubringen. Also ihr seid jetzt 9 Monate zusammen. Und korrekt. Ist er von einem Nest ins andere geflogen, dein Freund, oder gab es eine Zwischenzeit? Es gab 6 Monate dazwischen. Mhm. Und wer hat da Schluss gemacht von den beiden? Mein Freund hat Schluss gemacht, weil er psychisch das nicht mehr konnte. Mhm. 8 Jahre waren die zusammen, das ist natürlich eine sehr lange Zeit. Ja. Und wenn das so eng verbunden ist, verwoben ist mit Familie und wer weiß, was da alles passiert ist, ist er offensichtlich noch nicht wirklich getrennt von diesem Mann. Also ich schätze, es ist auch was mit Drogen und Gewalt passiert. Da hat es mal so angedeutet, aber rückt nicht so richtig mit der Sprache raus. Mhm. Was war denn, du sagst, er hat das nicht mehr ausgehalten, dein Freund. Kann man das so in ein paar Sätzen sagen, warum er sich getrennt hat von diesem Mann? Der Mann ist fremdgegangen. Mhm. Genau. Öfter. Fremdgegangen und öfter, über 2 Jahre lang. Mhm. Und das ist dann halt auch wieder der Punkt, wo ich nicht nachvollziehen kann, warum er eine homosexuelle Chatseite aufhat, wenn er doch weiß, wie schlimm es ist, betrogen zu werden. Mhm. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ich wäre natürlich jetzt auch alarmiert an deiner Stelle. Andererseits wäre so mein Kampfgeist auch erwacht, dass ich so schnell nicht die Flinte ins Korn werfen würde. Schauen wir mal die Fakten an. Wenn er nach Berlin zieht, ist das ja schon mal ein eine gute Sache. Dann ist er in deiner Umgebung. Er ist weg aus Barcelona, weg von seinem Ex-Freund. Er ist in einer anderen Welt und er ist ganz nah bei dir. Das heißt, du hast ihn jeden Tag um dich herum. Das mit dieser Seite, ich weiß nicht, Gott, vielleicht wollen wir es mal nicht so ernst nehmen. Okay. Also ich nehme jetzt die Sache mit dem Ex-Freund ernster. Wenn du ansonsten das Gefühl hast, dass der dich sehr liebt und du ihn auch sehr liebst, würde ich mich auf das Abenteuer einlassen und sagen, okay, komm, wir versuchen das. Und das ist wirklich ein krasser Schritt, weil er lässt seine Familie zurück, die für ihn sehr, sehr wichtig ist, seine Freunde, seinen Job, das würde er alles zurücklassen. Aber das ist doch, das sagt doch auch viel aus, dass er das macht für dich. Auf jeden Fall. Vielleicht ist das für ihn auch der letzte Schritt, wirklich wegzukommen von der Ex-Beziehung. Das kann ja sein. Dass er dennoch irgendwie da gefangen ist in einem seltsamen Geflecht durch den Ex-Lover. Liebst du ihn tief? Absolut. Ja, dann musst du das machen. Da muss das machen. Ich meine, er ist ja jetzt auch ein bisschen alarmiert, dadurch, dass er weiß, dass du es weißt, dass da doch irgendwelche Kommunikation besteht. Also wir reden auch alle 2 Tage drüber und das artet dann entweder in einer großen Diskussion oder Heulerei halt von einem von beiden aus. Weil das halt schon extrem belastend ist halt. Verstehe. Also ich sag's mal so intuitiv, die Alternative wäre ja, du würdest jetzt mit dem Schluss machen. Nein. Das willst du doch nicht. Absolut nicht. Nein. So, ihr habt darüber geredet. Du musst wirklich von ihm verlangen, dass er mit offenen Karten spielt. Das musst du wirklich ihm klar machen, dass das nur eine Zukunft auch hat mit euch beiden, wenn mit absolut offenen Karten gespielt wird. Okay. Und dann pumpt da eine große Portion Vertrauen rein in die Sache und versuch es. Okay. Das muss man machen. Ein gewisses Risiko geht man immer ein. In jeder Liebesgeschichte. Definitiv. Ja, wenn es eine große Liebe von dir ist und wenn das jetzt ein bisschen wackelig anfängt, egal. Versuch es. Okay, dann lade ich dich zur Hochzeit ein, Domian, wenn es dazu kommt. Ich komme dann sehr gerne nach Berlin. Das ist gar keine Sache. Also, euch beiden viel Glück, Ben. Vielen, vielen lieben Dank, ja. Alles Gute. Tschüss. Gute Nacht. Ciao. 0800 220 50 50 und nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema eine verhängnisvolle Nacht. Ich möchte gerne mit euch sprechen über eine Nacht in eurem Leben, die gravierende Spuren hinterlassen hat in eurem Leben. Vielleicht war es ein Todesfall, vielleicht war es ein Unglück, vielleicht war es eine Gewalttat, vielleicht war es ein Unfall, was auch immer. Wenn es eine solche Nacht in eurem Leben gibt und ihr mir gerne davon erzählen wollt, dann meldet euch entweder per Mail domian@rde oder ruft morgen ab 0 Uhr an unter der bekannten Nummer oder auch während der Sendung. 1:28 Uhr und hier ist die Barbara. Barbara ist 33. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Barbara, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Um was geht's? Ja, Domian, es geht um meine Tochter. Die wurde von meinem damaligen Mann mehrfach vergewaltigt im Alter zwischen 12 und 14 Jahren. Es ist so, dass sie sich erst nach der Scheidung mir gegenüber geöffnet hat. Die Tochter? Ja. Mhm. Und das war circa 2 Jahre später, sprich letztes Jahr im September. Also sie hat letztes Jahr im September erst gesprochen? Ja. Und mittlerweile ist sie 17 Jahre alt. Mhm. Und das Ganze ist vor Gericht gegangen. Durch das, dass man nichts mehr nachweisen konnte, mussten wir zu Psychologen, um Gutachten zu erstellen, Glaubwürdigkeitsgutachten. Da hast du die Tochter aber sehr früh bekommen, ne? Ich rechne gerade durch. Du bist 16 Jahre. Ja, genau, ja. Genau. Mhm. Ja. Dadurch habe ich mich auch, weil ich mich abgelehnt gefühlt habe, wohl an die falschen Männer immer gehängt. Und das zieht sich bis heute durch mein Leben, ja. Ja. Als die Tochter dir das erzählt hat vor 2 Jahren, vorgesehen, ja. Wie hast du das empfunden? Es war für mich ganz schlimm. Ich konnte es irgendwie erst nicht fassen, weil ich das selbst überhaupt nicht mitbekommen habe. Gar nichts? Auch wenn du jetzt im Nachhinein so überlegst, ist dir das Mädchen vielleicht in der Zeit doch irgendwie ein bisschen seltsam vorgekommen? Ja, im Nachhinein, ja. Da ist mir alles klar geworden. Sie hat sich verschanzt, in ihr Zimmer eingeschlossen, oftmals die Schlüssellöcher zugestopft mit Papier. Mhm. Im Bad hat sie bis heute immer die Rollade runtergelassen. Mhm. Ja, sie duscht sehr häufig, so das Typische, also wir haben jeden zweiten Tag ein neues Duschgel, was ja auch nicht schlimm ist, aber die seelischen Folgen sind halt. Dann kann man das so erklären, ja. Du hast dich von diesem Mann getrennt. Ja. Warum hast du dich von dem Mann getrennt? Weil er ein Drogenproblem auch hatte, das war eigentlich der Grund, von dem anderen wusste ich ja nicht. Ich habe ihn kennengelernt, da hat er sich therapieren lassen und ich dachte dann mal wieder, ja, so einer hat auch eine neue Chance verdient. Und ich habe mich halt immer gern an den Nächstbesten dran gehängt, weil ich mich immer so allein gefühlt habe, ja. Er hat das mit dem Mädchen 2 Jahre lang gemacht, sagst du, von 12 bis 14 ungefähr. Ja. Regelmäßig. Ja, regelmäßig. Regelmäßig. Ja. Was ist jetzt geschehen, nachdem du es weißt? Ja, es wurde verhandelt. Es ist also er wurde angezeigt? Ja, genau. Also ich habe meine Tochter genommen. Sie wollte die Anzeige nicht, weil sie Angst hatte. Und ich habe gesagt, das müssen wir aufklären. Und bin dann zur Polizei. Es wurde dann von der Kripo aufgenommen und dann, wie gesagt, die ganzen psychologischen Gutachten wurden erstellt. Dann ist es zu Gericht. Und dieses Jahr im September hatte die Verhandlung angefangen. Da musste man wirklich hart kämpfen. Es war eine Schlammschlacht. Ich meine, die Gegenseite, sprich sein Rechtsanwalt, war da sehr hartnäckig. Also dein Ex-Mann streitet alles ab? Ja, alles. Er streitet alles ab, aber es ist trotzdem zu einem Urteil gekommen. Wie lautete das Urteil? 4 Jahre Haft. 2 Jahre Haft? 4. 4? 4, Und es wäre wahrscheinlich mehr geworden, wenn sich meine Tochter hätte öffnen können. Ja, aber aus dem, was die Psychologen rauserkannt haben, dann zu dem Urteil gekommen, was noch relativ gut für uns ausgegangen ist. Er hat dann... Ja, es ist für uns ein wenig zufriedenstellend, weil, es hört sich vielleicht blöd an, aber weil er bestraft wird. Also wenig zufriedenstellend. Du hättest natürlich ein härteres Urteil dir gewünscht. Aber immerhin ist er jetzt schon mal weggesperrt. Er ist noch nicht weggesperrt. Es geht gar nicht so schnell, wie man das sich denkt. Man denkt immer, es läuft ein Urteil ab und dann kommt ein Polizist und man wird verhaftet. So ist es nicht. Es dauert noch mindestens 1,5 Jahr. Ach so, er sitzt nicht in Untersuchungshaft? Nein. Durch das, dass es erst im Nachhinein rausgekommen ist und man ihm erst die Schuld beweisen musste, war er auch die ganze Zeit davor nicht in Untersuchungshaft. Ja. Sondern dann erst kommt. Hast du eine Erklärung, warum er von deiner... Das ist ja euer Kind, ne, euer gemeinsames Kind. Nein. Ach so. Warum er dann im Alter von 14 Jahren von dem Kind abgelassen hat? Das ist bedingt durch die Trennung dann. Ach so, genau, so kommt es ja hin. Genau. Du sagst, sie ist jetzt 17, dann kommt es ungefähr so hin. Ja. Und es ist auch seitdem sehr schwierig. Ich weiß nicht. Diese Trennung, und du wusstest ja gar nicht, was da passiert ist, war ein Glück, dass das Mädchen somit erlöst wurde. Ja. Wenn du weiter mit dem zusammengeblieben wärst, wer weiß, was dann weiter geschehen wäre. Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich hatte danach wieder einen Partner und da sind die Ängste wieder rausgekommen, weil danach hatte ich auch einen Soziopathen als Freund, wenn ich das so sagen darf. Und da hatte sie Ja, das hatte wieder Angst in mir ausgelöst. Naja, ich meinte nur, eigentlich war das ein Glück, dass du dich von diesem Mann getrennt hast. Ja. Und dann, dadurch ist alles aufgeflogen, so kann man es ja sagen. Ja. Dann hat deine Tochter auch dann gesprochen, nachdem du gesagt hast, ich will nicht mehr mit dem zusammen sein. Sie hatte erst gesprochen, nachdem ein neuer Mann in mein Leben gekommen ist und der auch so, Ach so, sie hatte Angst, halt dass das Martyrium weitergeht. Ja, genau. Verstehe. Mit dem nächsten Mann. Ist denn in die Wege geleitet worden, dass deine Tochter in eine gute Psychotherapie geht und kommt, eine gute Behandlung? Sie ist in der Behandlung, aber es geht da noch gar nicht um das Thema Vergewaltigung. Soweit ist meine Tochter noch gar nicht. Da möchte die Psychologin noch warten, weil erst andere Dinge aufgearbeitet werden sollen und dann Thema zu besprechen, obwohl sie jetzt über ein Jahr in Therapie ist. Was macht deine Tochter denn so? Kann sie zum Beispiel zur Schule noch gehen oder eine Ausbildung machen? Was macht sie? Ja, sie ist in der 10. Klasse, ist aber allerdings jetzt auch schwanger. Also die Psychologen erklären das so, dass sie durch diesen ganzen Vorfall wohl ihre eigene heile Familie schaffen wollte. Und ja, dann ist das jetzt. Das heißt, es kommen neue Probleme jetzt auf dich zu. Es sind ja nicht nur die Probleme mit meiner Tochter und der Psyche. Es ist auch, dass ich sehr instabil bin, dass ich meinen Job verloren habe, wahrscheinlich, weil die Arbeitgeber das verfolgt haben in den Zeitungen und auch gelesen haben, dass mein damaliger Mann durch Drogen vorbelastet war und auch schon mal im Gefängnis war. Und deshalb hast du deinen Job verloren? Ich denke, dass das sehr ausschlaggebend dafür war, dass ich den Job verloren habe. Jetzt hast du mich heute Abend angerufen oder heute Nacht ja angerufen und erzählst mir die Geschichte. Steckt dahinter noch ein besonderer, ein zusätzlicher Anlass, eine Sorge vielleicht? Ja, also, dass man auf jeden Fall sein Kind Glauben schenken sollte. Weil in dem Urteil ist ganz klar rausgekommen, dass sie Angst hatte, dass man ihr nicht glaubt. Und die Angst hatte sie wohl die ganze Zeit. Aber wahrscheinlich hat dieser Mann deiner Tochter auch große Angst gemacht. Hat er ihr gedroht, wenn sie was sagt, dann geschieht das und das? Kann man so genau nicht sagen. Sie spricht, wie gesagt, nicht viel drüber, ne, über die Tat an sich. Das kann sein. Höre ich aus dem, was du sagst, auch einen Selbstvorwurf? Ja, auf alle Fälle. Ja, klar. Ich glaube, das würde jeder machen, dass man dann sagt, warum habe ich die Augen nicht aufgemacht? Ja. Oder ich hätte vielleicht das und das doch sehen können und... Ja, das hätte ich sehen müssen. Wenn ich jetzt im Nachhinein so mir vor Augen halte, die Signale waren da, habe ich sie nicht wahrgenommen. Genau, ganz genau. Ja. Hat dieser Mann dich auch schlecht behandelt? Eigentlich nicht. Im Großen und Ganzen nein. Hattest du Angst vor diesem Mann? Nein. Also, das tut mir sehr leid, was da in eurer Familie passiert ist, Barbara. Und das ist natürlich für deine Tochter eine Ungeheuerlichkeit, das zu überwinden und zu bearbeiten. Ein traumatisches Erlebnis. Ja. Aber es geht natürlich auch um dich und um dein Befinden. Und du musst damit ja auch zurechtkommen. Ja, und das ist die Schwierigkeit. Es hängt ein ganzer Rattenschwanz hinten dran. Wir hatten zusammen ein Haus und es läuft noch auf uns beide. Und wenn er jetzt inhaftiert wird, dann bin ich sehr hoch verschuldet auch noch. Ach, das kommt auch noch dazu. Ja. Ich würde dir aber auch sehr dringend eine Therapie empfehlen, zumindest eine therapeutische Beratung. Ja, ich weiß. Unbedingt, um damit zurechtzukommen. Und du hast ja mehrere Andeutungen gerade gemacht, dass du generell in deinem Leben auch sehr labil bist und es dir nicht so gut geht. Ja. Weißt du was? Wir rufen dich jetzt nochmal an. Ja, gerne. Da kannst du mit meiner Psychologin reden und mal so ein paar Details besprechen. Ja, und ich wollte auch noch eins sagen. Ich wollte Kindern und Jugendlichen Mut machen, falls jemand zuhört. Also auch in dem Fall, dass es schon länger her ist, wie der Festwald. Sie sollen sagen, Mund aufmachen, auf jeden Fall Alarm schlagen. Absolut, hast du recht. Liebe Barbara, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Tschüss. Wünsche ich dir, dir und deiner Tochter alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Und wir machen weiter mit dem Wolf und der ist 73. Guten Morgen, Wolf. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, guten Morgen, Wolf. Ja. Um was geht's? Ja, es geht meine Neigung, mit Frauenkleidern, sozusagen Frauenkleider anzuziehen. Diese Neigung habe ich seit ungefähr 5 Jahren. Ich bin Witwer und meine Frau hat es aber noch mitgekriegt. Das ist ja interessant, dass diese Neigung so spät erst gekommen ist in deinem Leben. Ja, sehr spät erst gekommen. Vorher überhaupt gar keine... Nein, vorher überhaupt nicht gewesen, nein. Wie erinner dich mal vor 5 Jahren, wie war das? Was war so die Idee, dass du da drauf gekommen bist? Ja, das kam eigentlich so, eigentlich nicht so direkt. Ich wurde wieder ganz schlank und dann suchte ich nach engen Hosen und so wie die Rolling Stones sie damals trugen und wie ich sie auch trug und so knappe Shorts und dann habe ich die beiden Männer nicht mehr gefunden. Und dann habe ich dann schließlich geguckt und dann habe ich die beiden Frauen gesehen. Dann bin ich in die Frauenabteilung gegangen und dann habe ich sie da gefunden. Und so fing es an? So fing es an. Das ist ja verrückt. Und dann, ich meine, das kann ja auch sein, dass man dann bei Frauen was guckt, weil es von der Größe bei den Männern nicht klappt. Aber dann den Schritt zu machen, richtig zu Frauenkleidern, das ist doch ein riesiger Schritt. Ja, das ist ein riesiger Schritt. Da bin ich dann eben also gut, dann habe ich also entdeckt, dass ich vielleicht auch ganz gern mal einen Rock tragen würde und dass ich auch mal ein Kleid tragen würde. Und ja, und der konkrete Anlass, weswegen ich dich jetzt anrufe, ist der... Lass mich eine Frage stellen, bevor du sagst. Als du das dann so peu à peu so entdeckt hast, hat dich das erschreckt vor dir selbst? Nein, hat mich nicht erschreckt. Das hat mich glücklich gemacht. Ach. Mich hat es nur erschreckt, dass meine Umwelt so negativ reagierte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und natürlich auch, es hat mich auch ein bisschen natürlich erschreckt, dass meine Frau negativ reagiert hat. Und dann hat sie gesagt, ich habe einen Mann geheiratet. Ich sage, du hast nach wie vor einen Mann. Mhm. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist einfach... Ja, was ist es? Kannst du es erklären, was es ist? Nein, ich kann es nicht erklären. Gibt es eine sexuelle Komponente dabei? Also ich glaube, unwesentlich. Es ist keine sexuelle Komponente. Ich habe mich da auch drüber versucht, im Internet und sonst kundig zu machen. Was mich eben halt nur irritiert ist, dass meine, zum Teil, meine Umwelt so negativ reagiert. Ne? Mhm. Wie reagiert denn die Umwelt konkret? Ja, der konkrete Anlass war der, dass eine Freundin von mir sagt, Wolf, weißt du, wie man dich in Herford nennt? Ich sage, weiß ich nicht. Man nennt dich den Transvestiten von Herford. So. Und da habe ich gesagt, naja, okay. Also die Person, die das, wer ist das? Und dann hat sie mir das aber nicht gesagt. Und das war aber eben ein Verein, den ich also schätze, Tierrettung in Herford. Ich habe lange Jahre Hunde gehabt. Mhm. Und dann habe ich mich an den Verein gewandt und habe gesagt, also Leute, ich schätze euch alle sehr und... was soll das jetzt? Wollt ihr mich also... Also die haben das so über dich gesagt? Ja. Mhm. Wollt ihr mich an Pranger stellen? Wollt ihr mich als krankhaft hinstellen? Also die reine Definition, dass ich gern Frauenkleider trage, die ist okay. Aber das heißt, du bist ganz mutig auch und gehst dann in deinem Heimatort in Frauenkleidern durch die Straßen? Nein. Also ich bin in Herford noch nur in Hot Pants. Nein, durch die Stadt gegangen und ich aber habe... Aber Pumps dabei an, oder? Was denn? Pumps dabei an? Nein. Also ganz... ich bin also ein unheimlicher Fan von Stiefeln. Also Stiefel, Hotpants und eine Perücke wahrscheinlich? Nein, keine Perücke. Geschminkt? Nein, ich bin also ungeschminkt, nichts. Ich ja, ich bin normal als Mann erkennbar. Ich habe eben halt was in Herford, ich habe in Herford noch nie einen Mann mit Stiefeln gesehen und dann eben mit Hot Pants. Nee, das sieht sicher auch ein bisschen kurios aus. Hast du ein BH an? Nein. Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Also so eine kuriose Mixtur zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Ja, genau, irgendwie. Genau. Und das irritiert sich. Und dann habe ich eben also Tops an, die eben Frauen tragen. Also es ist eben halt von Street One, von Orsay oder, und manche Leute sehen das, dass das eben Tops sind, die eben nicht von Männern sind. Ne? Du hast gerade gesagt, dass deine Frau verstorben ist. Ja. Trägst du die Kleider deiner Frau auch auf? Ja, ihre Kleider kann ich leider nicht tragen, weil sie ein bisschen schlanker war als ich, obwohl wir eine Regel, ich trage ihre Schlafanzüge, die passen mir, die sind ja auch ein bisschen dehnbar. Ich würde ganz gern ihre Kleider tragen, aber die sind zu eng. Ne? Wie oft trägst du denn überhaupt Frauenkleider? Also seit ungefähr 2 Jahren trage ich eigentlich täglich zu Hause Frauenkleider und also vorwiegend Röcke und ja, ich meine jetzt auch so, trägst du es jeden Tag dann sozusagen? Ja, genau, jeden Tag. Genau. Und auch immer, wenn du ausgehst, wenn du einkaufen gehst, rausgehst, meine ich, ja, wenn du einkaufen gehst, immer. Ja. Wie hat denn dann, es gibt doch sicher einen Freundeskreis oder Verwandtschaft um dich herum, wie haben die reagiert darauf? Sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe in der Familie einige, die unheimliches Verständnis dafür haben. Mhm. Ich trage auch Schmuck, ne? Was ja Männer nicht so gern, bei Männern nicht so gern gesehen wird. Einige sind sehr positiv, aber einige, also eine sehr liebe Schwester, die ich habe, die ist völlig entsetzt, die kann das überhaupt nicht. Ach so, deine Schwester, die liebe Schwester ist entsetzt, ja. Ich meine, man muss ja auch verstehen, dass die Leute erstmal irritiert sind. Du bist 73 Jahre alt, hast früher sowas nie gemacht, wie du sagst. Du hast ganz normal heterosexuell und männlich dich verhalten. Ja. Und dann plötzlich, vor 5 Jahren, ist diese Seite in dir erwacht. Ja. Nochmal zurückgefragt. Es hat keine erotische Seite, dass du das irgendwie etwas erotisch findest, Frauenkleidung anzuziehen. Ja, das muss ich, das kann ich nicht so ganz genau sagen. Also ich habe schon als junger Mann gern an Kleidungsstücken auch so ein bisschen erotische Verbindungen gehabt. Ach so, vielleicht ist so ein bisschen doch da. Ziehst du auch Damenunterwäsche an? Jein. Also ich trage Frauenunterwäsche, aber eigentlich so ganz männlich, sagen wir mal. Die ist ganz schlicht, sie ist nur eben halt, sie hat den Eingriff nicht vorne und der Stoff ist so ein bisschen freundlicher als bei Männern. Also so ganz letztendlich kannst du es mir nicht erklären, warum du das tust. Nein. Nee. Nein, mich irritiert eben halt nur, dass meine Umgebung das nicht einfach akzeptiert. Ja, verstehe. Aber kann man auch vielleicht, also als erste Reaktion kann man ja auch verstehen, dass die Leute etwas irritiert sind. Ja, man kann das verstehen. Ne? Aber du hast natürlich völlig recht, nach einer gewissen Zeit, vor allen Dingen, wenn es deine liebe Schwester ist, müsste sie auch sagen, okay, er ist vielleicht ein bisschen jeck, würden wir hier in Köln sagen, aber wenn er Spaß dran hat, soll er doch mit Frauenklamotten rumlaufen, ist doch egal. Ja, genau. Ist auch völlig wurscht. Wenn es dir gut dabei geht, nur darum geht es. Und du schädest ja niemanden anderen damit. Nein, ich schäde ja niemanden. Ja. Und was mich eben dabei irritiert ist, dass Leute, die ich so sehr schätze, dass sie nicht sagen, Wolf, ich mach dich, und es ist doch egal, wie du dich anziehst. Aber das ist ja halt nicht so, ne? Ja, du bist auch, ich frage es jetzt nochmal, du bist ganz klar für dich in deiner eigenen Vorstellung ein heterosexueller Mann. Also du stehst da Frauen. Ja, genau. Aber deine Frau, die hat das ja noch mitbekommen, hast du gerade erzählt, die war nicht sehr erfreut darüber. Die war nicht sehr erfreut darüber, nein, das ist richtig. Aber ja, ich kann das ja nur so ein bisschen, es ist ein bisschen durch ihre Krankheit gefiltert, nicht? Sie wurde dann krebskrank 2006 und da fing das ja an. Und dann hat sie ein Jahr noch gelebt und ich habe sie also ganz liebevoll gepflegt und dann hat sie irgendwie gesagt, also Es ist nach wie vor mein Mann, ne? Mhm. Der ja, mich umsorgt. Und ja, ja. Aber ich bin fester Überzeugung, dass wenn meine Frau weiter gelebt hätte, dann hätte sie es auch verstanden und dann hätte sie mich trotzdem gern gehabt. Das heißt, ihr hättet euch dann arrangiert. Denn wir hätten uns dann arrangiert. Noch eine Frage zum Äußeren. Also eine Perücke, sagst du, trägst du nicht? Nein. Nein? Wie ist das mit dem Schminken? Schminkst du dich auch nicht. Nie? Auch nicht. Nie. Also im Gesicht ganz normal bist ganz du der Wolf. Normal. Mhm. Ich pflege mich nur so, wie ja Männer das normalerweise nicht tun. Ich wende eine Lotion an und... Ja. Aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass hier in Köln oder in Berlin würdest du nicht so auffallen, aber in Herford bist du natürlich wahrscheinlich die Attraktion, wenn du da so rumläufst. Ja, genau. Also, in Berlin ist das, also ich war 3 Wochen jetzt unterwegs, eine Woche in Bad Kreuznach, eine Woche in Berlin und eine Woche in Westerland. In Westerland bin ich am wenigsten aufgefallen. Ach, guck mal, das ist interessant. Das auf Sylt. Das ist, die Leute auf Sylt sind tolerant. Ja, die sind sehr tolerant und auch die Touristen, die dorthin kommen, sind sehr tolerant. Ja, aber trotz dieser negativen Reaktionen bist du fest entschlossen und sagst, ich mache mein Ding weiter und ich habe Spaß dran. Ja, genau. Finde ich gut. Kann ich dich nur ermutigen, Wolf. Ja. Es ist eine ungewöhnliche Lebenskurve, die du da genommen hast. Ja. Aber mach es. Wenn es dir Spaß macht, ist es gut. Punkt. Ja. Keine Diskussion. Und wir rufen mal die Leute in Herford auf, dass sie bitte ein bisschen toleranter sein mögen und den Wolf Wolf sein lassen, wie er auch angezogen sein mag. Das ist sein Ding. Okay. Danke dir. Ich habe gehofft, dass du das zum Schluss sagst. Absolut. Ich bin ganz auf deiner Seite. Ja, danke schön. Absolut. Alles Gute wünsche ich dir, Wolf. Ja, danke sehr. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, mein Lieben, 1 Uhr 51, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns erreichen wollt. Hier ist die Laura. Laura ist 19 Jahre. Guten Morgen, Laura. Guten Morgen. Laura, um was geht's bei dir? Ich habe ein Problem. Eigentlich ist es kein Problem, aber... Aber vielleicht darf ich dich vorher fragen. Du bist eine ganz andere Generation. Du hast gerade das Gespräch mitgehört, ne? Ja. Wie findest du das, wenn ein 73-jähriger Mann plötzlich auf so einen Trip kommt und zieht Frauenklamotten an? Soll er machen, was er eigentlich gut findet. Er soll es machen, wenn er es gut findet? Ja. Und wenn es dein Opa wäre, was dann? Ja, dann würde ich sagen, ja, Opa, schenk dich lieber dabei, dann siehst du aus wie eine Frau. Das ist ein guter Rat. Dann könntest du noch ein Frauengespräch mit ihm führen. Ein bisschen mehr Wimperntusche hier oder vielleicht ein bisschen Kajalstift und so. Sehr gut. Laura, aber jetzt zu dir. Weswegen hast du angerufen? Also ich habe ein Problem. Ich habe gedacht, ich stehe auf Männer eigentlich. Mhm. Und dann hatte ich eigentlich es war einfach komisch. Wir waren wie immer, ich war bei meiner besten Freundin. Mhm. Ich habe bei ihr übernachtet, wie immer eigentlich. Mhm. Haben Fernsehen geguckt und... Dann ist es passiert. Genau. Also es ist nicht richtig passiert, so richtig sexuell so ist es nicht passiert, aber... Wie weit ging's denn? So. Ja, mit Anfassen. Mit Streicheln. Genau. Überall. Ja. Ja, okay. Na ja, gut, reicht das schon. Und und von da ab geht's mir eigentlich aus dem Weg eigentlich. Ach. Sie ruft nicht mehr an, sie redet nicht mehr. Und ich bin mir auch, ich kann sie verstehen, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Mhm. Und das Schlimmste ist, es ist vor 3 Wochen passiert und diese Woche hat mein Ex-Freund angerufen, wollte mich zurück. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich bin. Es ist einfach komisch, weil andere kriegen es mit 16 raus und ich habe es dann eigentlich ziemlich spät rausgekriegt, aber ich weiß nicht, was ich bin. Ich stehe auf Männer. Weißt du, Laura, manche kriegen das erst mit 50 aus, was sie nun sind. Und es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß auf der Welt, also nicht nur homosexuell und heterosexuell. Es gibt ganz viele Schattierungen der Sexualität. Vielleicht bist du im Mittelfeld, dass du beides irgendwie magst. Kann ja sein. Ja, keine Ahnung, aber eigentlich bin ich so ein Mensch, ich habe es okay gefunden immer, aber ich habe nie gedacht, dass ich das bin oder passiert. Einmal so theoretisch sagen, ja, ich finde es okay und ich bin tolerant, ist die eine Seite. Und wenn man selbst betroffen ist, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, das für sich dann so zu akzeptieren. Ja, und sie heißt Mandy, meine beste Freundin, und sie ist wirklich einer meiner besten Freundinnen und ich will sie nicht verlieren. Mhm. Aber du hast sie jetzt nicht nochmal auf den Vorfall in Anführungszeichen angesprochen? Nein. Nee. Aber sie geht ja aus dem Weg. Ja. Sie ruft eigentlich jeden Tag an und fragt, was du machst, oder wir treffen uns dann irgendwo. Mhm. Und also, jetzt haben wir jetzt mehrere Problemfelder. Problemfeld Freundin, was machen wir jetzt mit der Freundin? Das andere Problemfeld, was bin ich eigentlich? Bin ich lesbisch? Bin ich bi? Bin ich hetero? Und das dritte Problemfeld ist der Freund, der dich zurückhaben will. Ja. Fangen wir mit der Freundin an. Da würde ich dir wirklich raten, wenn ihr so enge Freundinnen seid, da müsst ihr jetzt drüber reden, um die Spannung aus der Luft zu holen. Die Frage ist jetzt nur für mich, kann das sein, dass du dich jetzt in die verliebt hast oder war es einfach mal so ein kleiner Spaß? Also ich habe sie da schon immer geliebt. Sie ist einfach ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Aber ich weiß nicht, ich liebe sie nicht so wie mein Ex-Freund. Ich liebe ihn eigentlich immer noch. Mhm. Also du liebst sie. Aber ich liebe sie nicht so. Du liebst sie so mehr platonisch, kann man das sagen? Ja, kann man so bestimmt sagen, aber ich glaube, es ist mehr. Also viel platonisch, aber so ein Tick Erotik geht da auch noch rein. Genau. Wie auch immer, ihr beiden müsst reden, um wieder eine Linie zu finden. Es ist ja interessant, was sie sagen wird. Das wird entscheidend auch sein, dann wie ihr weiter miteinander umgeht. Ihr könnt ja jetzt euch nicht weiter einfach so aus dem Weg immer gehen. Ist ja albern. Ich vermute mal, die ist ja auch in deinem Alter. Ist sie? Ja, sie ist genauso alt wie ich. Ja, okay, da müsst ihr reden. So, dann gehen wir erstmal in den Bereich der sexuellen Identität. Ich glaube, dass du da einfach im Moment in der Ausprobierphase bist. Du sagst, dass du auf Männer stehst und du hast deinen Freund sehr geliebt. Ja. Und du hast großen Spaß auch in der Sexualität mit Männern gehabt bisher. Ja, auf jeden. Auf jeden Fall. So. Ja, dann kann es ja sein, dass sich da eine bisexuelle Ader bei dir entwickelt. Ich würde gar nicht an deiner Stelle jetzt so zwanghaft überlegen, was bin ich denn jetzt eigentlich und ich muss jetzt genau sagen und mich festlegen. Sag doch einfach so zu dir, ich bin wahrscheinlich relativ offen und ich lasse mal alles auf mich zukommen. Das ist doch viel lockerer, dann bist du gar nicht verspannt dabei. Ja, das stimmt. So, und jetzt der Freund. Wenn du sagst, du liebst den Freund noch. Ja, auf jeden. Und warum habt ihr denn Abschluss gemacht? Ja, weil eigentlich ist er fremdgegangen. Mhm. Und ich habe Schluss gemacht. Aber er hat gesagt, es war Alkohol im Spiel. Mhm. Und, mhm. und das Mädchen kann mich wirklich nicht leiden. Und sie hat es nur gemacht. Sie hat nachher zu mir gekommen, das Mädchen. Und hat zu mir gesagt, ja, ich habe deinen Freund ausgespannt und hat es eigentlich zum Trotz gemacht. Mhm. Also, es ist einmal was vorgefallen, du warst ein bisschen wütend und hast dann gesagt, Schluss, aus, ich will nicht mehr. Ja. So, wie lange wart ihr zusammen? 5 Monate. Okay, auch noch nicht so lange. Ja, nicht so lange. Kann das sein, dass du vielleicht auch aus Frust oder aus Liebesschmerz heraus dich so ein bisschen angekuschelt hast an die Freundin? Ja. Kann auch sein, ja. Also, alles sehr schwierig. Alles ist schwierig, Laura. Wenn du deinen Freund noch liebst und wenn du sagst, eigentlich ist das mein Freund, dann geh zurück zu dem. Rede mit deiner Freundin über den Vorfall. Geh zurück zu deinem Freund und man wird sehen, wie sich das Leben dann weiterentwickelt. Und was deine sexuelle Identität anbelangt, vielleicht weißt du in ein paar Jahren mehr. Hauptsache ist ja, man hat eine Sexualität und wie die nun genau definiert wird, ist doch eigentlich wurscht. Ja. Was meinst du, wie viele Menschen so einen Tick bisexuell in sich haben, ohne dann zu sagen, ich bin bisexuell? Das gibt es auch. Also es gibt so viele Schattierungen, für die es gar keine Worte gibt. Sei einfach offen und lebe es und genieße es. Ja, danke. So, alles Gute, Laura. Und viel Glück wünsche ich dir. Tschüss. Ciao. Ich dir auch. Tschüss. In der Technik heute Nacht die Julia Jochum. Morgen haben wir das Thema, das hatte ich gerade ja schon angesagt, morgen heißt das Thema eine verhängnisvolle Nacht. Was war die dramatischste, also verhängnisvollste Nacht, die ihr in eurem Leben bisher erlebt habt? Ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen unter der bekannten Telefonnummer, gerne auch mailen, domian@wdr.de. Ja, um 1 sind wir da, 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.